Meine Damen und Herren, hier beginnt ein neues Niemandsland. Es ist Samstag, der 22. September 2012. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland. 91.4 in deutscher Sprache bei Contrabanda FM in Barcelona. 14 Jahre Niemandsland. 14 Jahre eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Si avui és dissabte, estàs escoltant el programa en directe. Si avui és divendres per la nit o és divendres a la tarda o dijous per la nit, estàs escoltant la repetició del dissabte passat. Meine Damen und Herren, 14 Jahre Niemandsland. Boah, das muss gefeiert werden. Un saludo para todos mis amigos oyentes de Niemandsland. Soy Tere, una amiga de Daddy, compañera de viaje. Ja, liebe Hörer, alle Tschaubika. Ich bin nicht so spontan gut in den Regen sagen. Du wirst es nur morgen im Radio senden, ich kenne dich schon. Carmen, ich habe hier Radio Niemandsland und soll ganz herzlich die Zuhörer, die deutschsprachigen Zuhörer in Barcelona aus Berlin grüßen. Ja, hallo. Ich grüße die Hörer. Die Hörer von Niemandsland. Ich bin aus Berlin und habe jetzt hier heute bei der Demonstration natürlich zum 1. Mai mitgemacht hier in Barcelona. Auf das Radio und auf der Gegenfahrbahn Lichter, die aus dem Dunkel sich verirren. Es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr gut, wohin auch immer wir fahren. Jeder Meter bringt uns weiter weg und führt uns näher ran an all die Dinge, die wir nie begreifen werden. Solange die Räder rollen, stehen meine kleinen Teufel still. Halt bitte nicht an, bitte noch nicht. Aus unserem schäbigen alten Boxen strömen die Lieder aus. Vielen, vielen, vielen Jahren direkt in unsere Herzen. Ihre Sänger haben die immer gleiche Losung auf den Lippen. Die Welt ist grässlich und wunderschön. Fenster schlägt und dabei ist es doch das Heimweh, das mich suchen lässt. An Orten fern von hier, in Leben, die fern von meinem sind, dieser alte Trugschluss ist das, was mich antreibt, ist das, was mich aufschreckt in der Nacht, das, was ich nicht loslassen kann, also lass mich los. Lass mich los. Schäbigen alten Boxen strömen die Lieder aus. Vielen, vielen, vielen Jahren direkt in unsere Herzen. Ich hab die immer gleiche Losung auf den Lippen. Die Welt ist grässlich und wunderschön. Sehr schön zur Einstimmung in den heutigen Samstag hier im Zentrum von Barcelona. Gisbert zu Kniephausen. Ich werfe gerade einen Blick aus dem Studiofenster und sehe Sonnenstrahlen, die hier in den Lichtschacht fallen. Das passt ja auch. Ein schönes Schattenmuster hier links an der Häuserwand. Das heißt, es verspricht heute sonnig und sehr warm zu werden im Zentrum von Barcelona, pünktlich zu den Fiestas de la Merced, die an diesem Wochenende ihren Höhepunkt erreichen werden, mit Konzerten auf, ja, fast könnte man sagen, Dutzenden von Bühnen hier im Zentrum der Stadt. Und da ist einiges los. Wir werden nachher ein paar Höhepunkte bekannt geben, was wir empfehlen, wo man hingehen sollte, was man sich anhören sollte. Doch zuerst einmal, hallo, guten Morgen, wir haben Besuch im Studio. Guten Morgen. Hallo, du bist aus Deutschland und heißt Veronika. Viel mehr wissen wir auch nicht. Nein, du heißt Victoria. Genau, Entschuldigung. Victoria. Dann habe ich das falsche Lied mitgebracht. Ich habe das Lied mitgebracht, Veronika, der Lenz ist da. Aber ich wollte eigentlich ein Lied über Victoria mitbringen. Hallo. Hallo. Du machst hier ein Praktikum bei uns in der Sendung. Genau. Was hat dich denn dazu bewogen? Ja, ich bin sehr interessiert an Journalismus, habe bereits Praktika bei einer Tageszeitung und im Fernsehen absolviert und jetzt interessiert mich noch sehr die Arbeit beim Radio. Gut, dann bist du hier, ja, genau, richtig. Ja. Und seit wann bist du in Barcelona? Ich bin jetzt seit August wieder hier, aber bestimmt schon zum 10. Mal. Ich habe bereits ein Jahr hier gewohnt. Aha. Und bin immer wieder gekommen, sei es in den Semesterferien oder für ein Wochenende. Also ich komme einfach nicht von der Stadt los. Gut, das spricht ja für die Stadt auch. Ja. Ne? Und aus welcher Stadt in Deutschland kommst du denn? Ich komme aus Bielefeld in Nordrhein-Westfalen. Ja, gut. Studiere aber seit Oktober 2010 in Augsburg. Mhm. Wie ist Augsburg? Interessant. Ja, ist toll. Also ich bin nur wegen des Studiengangs dorthin gekommen. Also sonst wäre ich eigentlich nie auf Augsburg, auf die Stadt an sich gekommen. Aber durch die Nähe nach München ist es sehr interessant. Aber Augsburg an sich hat auch viel zu bieten. Also es ist eine sehr schöne Studentenstadt. Mhm. Ja, Victoria, ich habe eine Reihe Fragen formuliert, die ich dir so nach und nach stellen werde. Warum Barcelona? Erübrigt sich ja dann jetzt mittlerweile, du hast es ja schon gesagt, du magst diese Stadt, du hast dich praktisch ein bisschen verliebt. Genau. Sprichst du auch Spanisch? Ja. Aha. Ich habe bereits in der Schule, hatte ich 3 Jahre Spanischunterricht, aber da habe ich nur die Grundlagen gelernt. Also als ich nach meinem Abitur hierher gekommen bin, konnte ich mich gerade so mit dem Taxifahrer verständigen und habe dann eigentlich hier in der Sprachschule und im Umgang mit den Menschen Spanisch gelernt. Und ich habe gelesen in der E-Mail, die du mir geschrieben hast, dass du auch Portugiesisch kannst. Genau, also ich habe Portugiesisch jetzt vor 4 Semestern angefangen zu studieren, also hatte das jetzt gerade 2 Jahre und kann mich jetzt auch so mehr oder weniger verständigen. Dadurch, dass Portugiesisch dem Spanischen ziemlich ähnlich ist, fällt es mir relativ einfach. Toll, dann ist das wie ein Pack, ne? Jetzt fehlt noch Italienisch, Katalanisch, genau. Noch 2 andere romanische Sprachen. Kommst du auch mit dem Katalanischen zurecht? Also ich kann ein bisschen was verstehen, wenn ich es lese oder höre, aber sprechen und schreiben kann ich nicht. Ja. Nein, also ich habe in der Uni auch ein bisschen Katalan gehabt und konnte vieles dann ableiten, aber mich jetzt selber verständigen oder unterhalten auf Katalanisch könnte ich nicht. Kommen wir mal zu Barcelona im Einzelnen. Was gefällt dir denn besonders gut hier an dieser Stadt? Das Leben, also oder auch, dass die Stadt so international ist, dass ich hier so viele verschiedene Menschen kennengelernt habe aus allen Ländern der Welt und einfach das Lebensgefühl hier, das ist so einzigartig. Also das ist genau das, was mir gefällt und natürlich auch das Klima. Jeden Tag Sonne. Das hat warum einfach lügen? Ja. Ne? Warum es leugnen? Es ist ganz einfach so, ja. Kulturmäßig hat die Stadt natürlich auch eine Menge zu bieten. Ne? Ja. Jetzt nicht nur, wenn wir über Gaudi sprechen oder über die normalen Sachen, wo die Touristen natürlich hingehen, aber auch, wenn man ein bisschen tiefer schaut in die Eingeweide der Stadt, dann entdeckt man doch allerhand, was auf den ersten Blick nicht so ins Auge springt. Und du hast mir vorhin erzählt, du hast den Roman von K. Carlos Ruiz Zafón gelesen. Genau, Der Schatten des Windes. Der Schatten des Windes, La Sombra del Viento. Genau. L'Ombra del Vent. Und da kommt ja dieses verschwundene, dunkle, düstere Barcelona zum Vorschein. Ne? Genau, und es ist auch besonders interessant, wenn man halt auch in dieser Stadt lebt oder schon mal gewesen ist, dann diese verschiedenen Plätze und so wieder zu entdecken. Das ist das, was mich besonders gereizt hat bei dem Roman. Hast du denn auch diesen Ruiz Zafón-Blick entwickelt? Ich hatte nach dem Lesen dieses Romans so einen Blick entwickelt für die dunklen Sachen hier in dieser Stadt, den ich früher auch schon mal hatte, als die Stadt noch nicht so touristisch und so aufgehübscht war mit Chrom und bunten Fun-City-Emblemen, sondern als die Stadt noch schmuddelig war, alt, altmodisch, runtergekommen. Genau. Das stimmt, man geht einfach mit einem ganz anderen Blick auch durch die Stadt. Also ich bin hier natürlich nach dem Abitur hingekommen als Au-pair und war erstmal völlig beeindruckt von der Stadt und diese ganzen neuen Eindrücke, Sommer, Sonne, Strand. Aber das stimmt, da geht man wirklich mit einem ganz anderen Blick durch die Stadt. Mir ist aufgefallen, ich habe mir mal versucht, die Häuser vorzustellen, in denen die Geschichten spielen. Genau, ja. Wie der Held eben rausgeekelt wird aus diesem einen Haus, wo er dieses Mädchen besucht, und da wird er gedemütigt und auch geschlagen. Ja. Und dann habe ich mir immer vorgestellt, das ist hier in diesem Viertel hinter der Plaza San Felipe Neri. Genau. Und stelle mir dann immer diese alten, sagen wir mal, Bürgerhäuser vor hier, die hier in der Stadt so große Toreinfahrten haben. Ja. Und da blüht die Fantasie doch ganz schön hoch, wenn man so einen Roman liest. Und hier vor Ort ist. Ja, das stimmt. Eine Heldin der Geschichte ist für mich Sophie Scholl. Aha. Ja, doch, also das ist für mich persönlich so eine Heldin der Geschichte, weil ich auch in der Schule viel über sie gelernt habe. Und die fällt mir so spontan als erstes ein. Wo wäre denn heute deiner Meinung nach eine Sophie Scholl zu finden? In welchem Land? Könntest du dir vorstellen, dass es hier eine Sophie Scholl gäbe? Wir leben ja in einer Demokratie, aber wo wäre eine Sophie Scholl, in welchem Land? Eine, die sich wehrt. Ich würde sagen, wenn du mir erlaubst, für mich wäre das Land Saudi-Arabien. Ja. Das ist das Sophie Scholl-Land, wo Frauen eingesperrt werden. Ja, stimmt. Nicht Auto fahren dürfen, nicht aus dem Haus gehen dürfen, ohne die Begleitung eines Wächters. Eines männlichen Wächters. Eine Frau, die sich da erlaubt, Flugblätter zu verteilen und ihre Rechte einzuklagen, die kommt natürlich weg, wie auch geschehen. Genau. Oft genug. Ja, stimmt. Eine Musik, die dir besonders gut gefällt, bleiben wir mal bei der spanischen Kultur. Hast du eine spanische Lieblingsmusik, eine Band, eine Gruppe, Sängerin, Sänger? Da fällt mir spontan Manu Chao ein. Mhm. Von Manu Chao bin ich total begeistert. Hab auch viel in Deutschland immer gehört und mich gerne an die Zeit hier in Barcelona erinnert, an die Abende. Und ich habe ihn leider noch nicht live gesehen. Also ich habe schon von vielen geheimen Konzerten gehört, die hier in Barcelona oft stattfinden, die dann die Gerüchtekonzerte des Manu Chao. Genau. Und da habe ich leider noch keines von mitbekommen. Aber Manu Chao ist so einer meiner Lieblingskünstler. Vor 3 oder 4 Jahren hat er hier gespielt in Barcelona an der Plaza Catalunya. Ah, ja. Da gab es ein großes Manu Chao-Konzert vor einigen Jahren. Mhm. Danach gab es immer gerüchteweise, Manu Chao spielt um 1 an der Plaza sowieso. Und da sind die Leute hingeströmt. Es war aber nicht immer wahr. Ja. Das muss ich sagen. Magst du eigentlich die mediterrane Küche? Oh ja, sehr gerne. Mhm. Was isst du denn hier am liebsten? Von den ganzen Leckereien, die man hier jetzt so lange aufzählen könnte? Am liebsten esse ich natürlich die Tapas und da auch wirklich die ganze Karte von oben bis unten. Mhm. Also sei es Albondigas, Patatas Bravas, da mag ich einfach alles gerne. Und das ist das, was ich auch am meisten in Deutschland vermisst habe. Also ich habe oft mit meiner Mitbewohnerin so Tapasabende veranstaltet. Da haben wir versucht, alles nachzukochen. Mhm. Und? Ist uns auch teilweise gut gelungen. Also sie ist wirklich die Tortilla-Künstlerin, hat es sehr gut hinbekommen. Ist die Deutsche auch oder Spanierin? Oder? Genau, sie ist auch Deutsche. Aha. Ja, wir haben uns hier in Barcelona kennengelernt und sind jetzt auch wieder zusammen hier hingekommen. Ah, gut. Mit welcher spanischen Person oder katalanischen Person würdest du denn gerne mal einen Abend verbringen? Da fällt mir jetzt spontan Daniel Brühl ein. Daniel Brühl. Den würde ich unheimlich gerne mal treffen. Eine Freundin von mir hat ihn hier zufällig abends mal getroffen, weil er hat doch, glaube ich, hier eine Wohnung. Ja, der Daniel Brühl wohnt hier. Ich habe den auch schon mal auf der Straße gesehen. Ah, ja, genau. Und er ist ja halb Katalane und halb Deutsche. Ja, ne? Genau, und den würde ich unheimlich gerne mal treffen. Ja. Also ich finde ihn als Schauspieler super und würde gerne mal mit ihm einen Abend verbringen. Ja. Welche Rolle gefällt dir denn am besten? Aus welchem Film? Den Daniel Brühl aus Goodbye Lenin oder den aus Die fetten Jahre sind vorbei? Goodbye Lenin. Goodbye Lenin fand ich ganz toll. Den Film habe ich auch, glaube ich, 5-mal geschaut. Und dann würdet ihr lecker essen gehen und euch den ganzen Abend schön unterhalten. Genau, schön Tapas essen gehen und dabei einen Sangria trinken. Ich habe den mal gesehen in einer Kinoschlange. Da stand der 5 Personen vor mir. Ja. Und ich dachte, den kennst du doch. Das ist so komisch, wenn man eine Leinwandperson plötzlich im Leben sieht. Ja. Gut, Victoria, noch eine Frage. Später kann Werner dich auch noch mit Fragen bombardieren, falls er Lust dazu hat. Er ist gerade reingekommen. Was muss deiner Meinung nach getan werden, um die Welt zu verbessern? Meiner Meinung nach muss mehr Zusammenhalt sein. Also zwischen den einzelnen Ländern und auch unter den Menschen. Ich bekomme das gerade hier viel mit, dass wirklich die verschiedenen Menschen aus allen möglichen Nationen, wenn die zusammenhalten, das ist so ein schönes Bild. Also ich habe so viele Freunde hier aus Südamerika, aber auch aus ganz Europa. Und das ist schön, wenn alle zusammenhalten. Und ich finde, das ist auch das, was in der Welt halt viel mehr geschehen muss. Danke, Victoria. Du wirst natürlich jetzt weiter hier in der Sendung mitmachen. Ja. Jetzt haben unsere Hörerinnen und Hörer einen kleinen Eindruck davon, wer du bist und was dich so her bewegt hat in diese wundervolle Stadt Barcelona, die wir so lieben und oft auch so hassen. Darüber werden wir auch noch genug sprechen. Ich schlage vor, wir machen ein bisschen gesungene Musik. Das war jetzt alles instrumental, außer Giesbert zu Kniepausen am Anfang. Max Herre, der hat eine neue CD abgeliefert. Max Herre, Hallo Welt heißt das Album und ich habe reingehört und finde es einfach stark. Später werden wir dazu noch mehr sagen. Aber ein Stück, das ihm besonders und persönlich sehr am Herzen liegt, das Stück heißt Berlin Tel Aviv. Was es mit diesem Stück auf sich hat, werden wir danach auch noch erzählen. Und danach begrüßen wir Werner, der ist gerade, wie gesagt, reingetrudelt. Oder Werner, bist du schon mikrobereit? Mal sehen, ob man was hört. Ja? Ja, ich höre dich gut. Dann grüß doch mal kurz und dann kommt Max Herre. Hallo! Ja, was hast du denn mitgebracht an Nachrichten von draußen aus der bösen Welt? Bueno, dass es endlich wieder Sommer wird, dass es auf den Sommer zugeht. Den politischen Sommer oder den klimatischen Sommer? Politisch hoffe ich einen heißen Herbst, aber ich habe gerade, wo ich die Treppe hoch bin, so geschwitzt wie beim ersten Sommertag. Ja. Na, das können auch die Wechseljahre sein. Ah, genau, ja auch Ostern. Hatte ich total die vergessen. Die Männer haben das ja auch. Ne? Hatte ich total vergessen. Gut. Scherz beiseite, am Dienstag ist Großdemo angesagt in Madrid und darüber hoffe ich, wirst du einiges erzählen. Gut, Max Herre, Berlin, Tel Aviv. Thank you. Entschuldigung bitten. Ich hatte hier auf meinem Computer leider von dem versprochenen Song Berlin-Tel Aviv den Instrumentaltrack erwischt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie werden es gemerkt haben. Jetzt ganz schnell die gesungene Stimme von Max Herre und von, ja, Frau Sophie Hunger. Diese Angst hier zulässt, er wird sie fortschicken, es lässt sich nicht mehr ändern. 38, die letzten Tage im September. Berlin, Anhalt am Bahnhof. Sie winkt dem Vater durch die Scheibe und sie fahren los. Er ruft ihr nach, man soll keine Tränen weinen. Wenn man ins Land seiner Väter reist, sie versteht nicht gleich, was es heißt, ließ sie den Vater nicht zurück, eben an jedem Gleis. Und die Welt verschwimmt vor ihren Liedern, versinkt ihn für immer und nie wieder. Sie fahren in die Nacht, sie findet Schlaf, weil sie fühlt, dass er über ihr wacht. Und in ihrem Traum hat er Flügel. Sie träumt, er fliegt in den Süden, fliegt ihr nach in den Frieden, nach Tel Aviv, Hügel des Frühlings. Ich bin der Stern, der auf deinem Boden schlief. Ich bin der Stern, der gefallen vor dem Himmel lief. Ich bin der Stern, an dem du nachts die Sonne siehst. Ich bin dein Stern. Tage und Nacht, Nächte auf dem Boot, wenn der Novembersturm tobt, hier über Meer und daheim in Berlin, wegen 1000 Pfund Sterling kann der Vater nicht mehr fliehen, und sie ausgestoßen in diese kalte Welt, betet zu einem Gott, den sie in Frage stellt, während sie die Tage zählt, die sie den Vater nicht in Armen hält. Und sie hegt die Dinge, die ihr von zu Hause bleiben. Der Rielke-Band, ein paar Kleider, ihre Geige. Auf ihrer Reise, Flucht ohne Zuflucht. Nur diese Furcht vor der Zukunft. Und er will es nicht glauben, bis sie nachts vom Haus sind. Doch sie schlagen und sie plündern, sie verhaften 1038 Sachsenhausen. Ein Brief aus Tel Aviv, er ist nur froh, dass sie raus sind. Die kleine Ellie Weinrebe und dieses Heimweh, ob's irgendwann vorbeigeht. Für das verlorene Land, dort im gelobten Land. Und sie träumt sich weit weg. Und in ihrem Traum hat sie Flügel. Sie träumt, sie fliegt aus dem Süden, fliegt zurück in den Frieden, nach Berlin, von den Hügeln des Frühlings. Ich bin der Stern, der auf deinem Boden schlief. Ich bin der Stern, der gefallen vor dem Himmel lief. Ich bin der Stern, den du nachts die Sonne siehst. Ich bin dein Stern, Berlin. Ich bin der Stern, der Stern, das Funken im Est. Ich bin verloren, auch über der Landschaft. Ich bin dein Stern, Berlin, Berlin. Von der neuen CD von Max Herre, Hallo Welt, das Lied Berlin-Tel Aviv. Max Herre sagt dazu selber in einem Interview, das er der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus gegeben hat, Folgendes. Er sagt, diese Geschichte besteht aus Versatzstücken meiner eigenen Vergangenheit, meiner Großmutter. Meine Großmutter kommt aus einer Berliner Familie, die flüchten musste. Ich habe eine Großtante, die mit uns in Stuttgart aufwuchs und schon 1933 nach London gegangen ist. Ich habe auch eine Tante in Israel und konnte oft meinen Cousin interviewen, ihn fragen, wie das war, als sie damals rauskamen aus Deutschland. Und ich las auch ein paar Biografien von Leuten, die das beschrieben haben. Ich habe all diese Geschichten zu einer verdichtet. Mir ging es auch darum, ein Schicksal und das Gefühl und die Psychologie hinter dem Schicksal zu beschreiben. Aber es ist eben nicht ein spezifischer Song über das Fliehen aus Deutschland zur Zeit des Holocaust, sondern ein Song über Flüchtlinge überhaupt und was die Flucht mit sich bringt. Und was die Flucht natürlich auch aus ihnen macht. Ich glaube, dass man diese Geschichte in jeder Form erzählen könnte und dass sie deshalb auch aktuell ist. Max Herre. Für alle, die sich jetzt erst dazugeschaltet haben, noch einmal guten Morgen, meine Damen und Herren. Sie hören Niemandsland, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Es ist Samstag, der 22. September 2012, das Merche-Wochenende hier in Barcelona. Wir begrüßen mittlerweile auch unseren Radiofreund Werner. Hallo, guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Gut, Werner, dein Moment ist gekommen. Worüber möchtest du heute deinen Hörern berichten? Also möchten ist mir eigentlich ziemlich egal, aber dann machen wir die Musik hoch. Nee. Man muss ja über gewisse Dinge auch berichten, ob man will oder nicht. Und also eine davon ist eben, was du vorher schon angesprochen hast, die Geschichte mit den Demonstrationen. Letzte Woche hatten wir ja schon angekündigt, diese Demonstration vom letzten Samstag, 15. September war das, glaube ich, ne? Heute haben wir den 22., wo es in Madrid eben eine sehr große Demonstration gab gegen die Kürzungssparpolitik der Regierung, und aufgerufen hatten ja die zwei großen Gewerkschaften, aber auch so Leute um den 15M herum, sogenannter kritischer Block, und die Regierung hat auch schon reagiert darauf und mit einem Satz quasi oder zweien, Wir werden keinen Schritt zurückgehen. Die Opfer, die wir bringen müssen, sind absolut notwendig. Nur wen meinen Sie denn damit? Ja, die möchten sagen, Werner, die Opfer, die wir bringen lassen müssen. Die Opfer, die wir von den anderen bringen lassen müssen. Und es wird uns dann also von Leuten gesagt, wie von dieser Partei, wo auch unser alter Freund José María Aznar dazugehört, der frühere Regierungschef hier. Und da wird jetzt gerade bekannt, Ziffern über sein Jahreseinkommen. Also im Jahr 2011 230.000 Euro. Ein Jahr davor war es ein bisschen weniger, 225.000 Euro. Aber insgesamt muss es dem Typen ziemlich schlecht gehen, weil nämlich im Jahr 2008, da hat er 445.000 Euro verdient. Ne? Aber gut, verdient heißt, in die Taschen gesteckt bekommen für sein Schürhaken. Also, er scheint sich jetzt wieder ein bisschen erholt zu haben. 7.000 mehr im letzten Jahr als 2010. Und jetzt fragen wir uns kurz, woher kommt dieses ganze Geld? Also einmal ist er der Chef von einer privaten Firma, die heißt Famasteia. Das ist so ein Familienbetrieb, sagen wir mal. Und da kommt also Geld her. Von diesem Tinglado, wie man hier sagt, wie sagt man das auf Deutsch? Tinglado, diesem Saftladen, diesem Schuppen. Ja, genau, Schuppen ist gut, das gefällt mir. Aus diesem Schuppen kommen also alleine 230.000 Euro. Und wer ist da jetzt drin, was gehört dazu? Erstmal ist er natürlich Präsident dieser FAES, Fundación para el Análisis de los Estudios Sociales. Und jetzt, was macht diese Institution mit ihrem Präsidenten Aznar? Sie stehen also nach ihrer Satzung im Dienste Spaniens. Und sie wollen, das ist ihre Aufgabe, überall auf der Welt die Ideen der Freiheit, und zwar der individuellen Freiheit, propagieren. Und auch natürlich der politischen Freiheit und last not least natürlich besonders der ökonomischen Freiheit und der intellektuellen Freiheit. Also wie so ein Think Tank von so ein Laboratorium für Ideen, also um uns irgendwie in den Kopf zu scheißen. Ne? Ja. Und also da bekommt er einmal Geld hier, so von als Geschäftsführer, obwohl er nie da ist, sondern auf der ganzen Welt rumreist. Und teilweise sind es auch öffentliche Gelder, weil das funktioniert als Stiftung. Ja, dann, was macht er so, wenn er im Flugzeug sitzt, wohin fährt er? Conferencias, ne? Also Vorträge zu halten bei irgendwelchen wichtigen Leuten oder auch Universitäten. Es gibt tatsächlich Studenten, die da hingehen, wenn dieser Typ schwätzt. Ja? Und da kriegt er dann für jede Konferenz zwischen 20.000 und 30.000 Euro. Dann schreibt er natürlich Bücher oder lässt er seine Ghostwriter die Bücher schreiben. Dann gibt er Unterricht als Professor, man höre und staune, an der Universität, also nicht im Kindergarten, sondern an der Universität von Georgetown in USA. Ja, und so läppert sich das halt dann so langsam zusammen, da werden irgendwo Artikel geschrieben, veröffentlicht, okay, und das ist also auf der einen Seite bei dieser seiner Firma Famasteia. Werner, du stellst diesen Mann jetzt als Beispiel vor. Ja, ja, genau. Als da Vertreter wollen wir doch alle hin. Doch als Vertreter der spanischen Politik, yeah, der dem Volk praktisch Maßhalten predigt, sich selbst aber über seine Lobbyfreunde die Taschen füllt mit dubiosen Think Tank Geschichten. Auf der Bilanz von diesem von dieser Firma, von diesem Schuppen. Auf der Ausgabenseite, da steht praktisch gar nichts, ganz wenig. 11.000 Euro für Fotokopien für was? Personalkosten, also Sekretärin vielleicht, Kaffee oder so, Halbtagsjob oder Billiglöhne. Ja, irgendwie sowas. So ein Billiglohnmädchen. Und man ist ja sehr legal, also 78.000 Euro Körperschaftssteuer. Gut, also da kommt viel Geld her. Dann übrigens ist er auch noch Consejero. Berater von News Corporation, das ist von diesem Australier da, dieser Rupert Murdoch. Murdoch, dem kriminellen Spitzelmeister, der die halbe britische Oberschicht hat bespitzeln lassen. Da kommen auch nochmal 198.000 Euro dazu. Toll. Und dann natürlich ist er bei Endesa, bei dieser Elektrizitätsgesellschaft, auch noch Berater, Spezialist für Lateinamerika. Das sind dann nochmal 200.000 Euro im Jahr. Und dann hat er noch irgendwas jetzt zu tun, auch als Berater, der weiß ja so viel, kann man praktisch gar nichts anderes machen als beraten. Hat er was zu tun mit einer Doheny Global Group, das ist irgendeine Firma, wo man nicht so genau weiß, was die macht. Doch eine Sache weiß man, sie hat trägt dazu bei, die Atomenergie zu fördern. Und diese Firma hat wiederum Interessen in Osteuropa. Ja, also ich wollte nur sagen, das sind diese Leute, die sagen, wir müssen Opfer bringen. Und das war die Reaktion der Regierung. Ich bin ein bisschen vom eigentlichen Thema abgekommen. Ja, du bist abgeschweift. Du hast dich in diesen Asnar verbohrt. Aber ich kann mir das und vom Haupt hast das Hauptthema verlassen. Das sind diese Leute, ja, Gott. Hospital, wie sie heißen. Gott, die schrappiges, das Leben schrappiges Volk. Also, das war die erste Reaktion der Regierung. Ne? Wir werden nicht zurückweichen und Opfer bringen, noch mehr Opfer bringen. Und noch eine andere Reaktion dieser Demonstration am letzten Samstag. Es wurden 4 Leute verhaftet. Ja? Total friedliche Demonstration. Und dann plötzlich aus der Mitte der Demonstranten heraus, dann ist die Gewalt ausgebrochen. Ja? Also 4 Gewalttäter wurden dann herausgegriffen. Was haben die gemacht? Was war ihr Delikt? Die hatten ein großes Spruchband vor sich hergetragen, so ein Riesenplakat, wo aufgerufen wurde für die nächste Demonstration, für jetzt am Dienstag. Und das hat also ausgereicht, dass die Polizei die rausgegriffen hat und, ich glaube, nicht verhaftet, aber identifiziert und die Personalien festgestellt. Zwei Tage später, am Sonntag oder am Montag, ist dann wieder es zu einem Gewaltakt gekommen. Da haben sich nämlich zwischen 30 und 50 Leute im Retiro Park in Madrid getroffen, haben sich dort auf den Boden gesetzt und haben untereinander diskutiert. Wie war die Reaktion des Staates? Polizeieinheiten hingeschickt, eingekesselt und auch alle identifiziert. Und heute lese ich in der Zeitung, dass jetzt einige von denen angeklagt werden. Was war ihr Delikt? Sie rufen auf zu dieser Demonstration am nächsten Dienstag, die angekündigt wurde unter dem Motto, wir besetzen das Parlament. Wir umzingeln das Parlament. Ja, ja. Nee. Ja, also am Anfang ist sogar das Wort occupar, gefallen und jetzt seither geht eine brutale Hetz- und Verleumdungskampagne gegen diese Leute ab und die sollen jetzt also kriminalisiert werden, schon bevor die Demonstration überhaupt stattfindet und wo die also 1000-mal ausdrücklich gesagt haben, wir werden nicht versuchen, ins Parlament reinzugehen, wir werden bis dahin gehen, wo die Polizei uns lässt und völlig egal. Es gibt eine Kampagne jetzt in Zeitungen und im Fernsehen von der Polizei, wo gewarnt wird vor diesen politischen Gewalttätern. Und auch die Bürger werden schon wieder aufgefordert, alles und jeden zu denunzieren, was auch nur ganz leicht verdächtig sein könnte. Und so weit haben wir es gebracht jetzt. Ne? Also diese Demonstration jetzt am Dienstag in Madrid, und ich würde gerne hingehen, aber mit meiner Rente kann ich mir das ja nicht leisten, da hinzufliegen oder mit dem Auto zu fahren. Ich würde den Pep Guardiola anrufen, der gibt dir vielleicht eine kleine Spritze. Jedenfalls die 1500 Polizisten, die dann da sein würden und das Parlament umstellen, die würden mich nicht schrecken. Gut, meine Damen und Herren, das Klima ist vergiftet. Es ist klar, im Vorhinein einer solchen mächtigen Demo haben Sie natürlich Angst, dass das Volk zu frech wird, sich zu weit vorwagt und Ihnen ins Handwerk pfuscht, Ihre Diebstähle und Ihre Gemeinheiten zu sehr anprangert. Und da muss man schon zurückschlagen, das ist natürlich. Das Klima ist vergiftet. Jan Delay live. Okay, hau rein. Ich hoffe, wir sind ja auch ein, zwei Reggae-Köpfe unter uns. Sehe ich das richtig? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Alles ist vergiftet. Ali macht die Nachbarn. Jones, Monkey, Jared, stand there, he's trying to fit. Und Loomis, Mike, George Bush, stand there, he's trying to fit. Und der Jan macht das Essen, stand there, he's trying to fit. Yeah. Jan Delay von seinem Album Mercedes-Dance Live. Jan Delay. Niemandsland. Eine Sendung in deutscher Sprache. Bei Radio Contrabanda auf 91,4 FM. Der Spiegel kommt diese Woche an die Kioske mit einer Titelstory, die ihn selbst betrifft. 50 Jahre Spiegelaffäre, als die Deutschen lernten, ihre Demokratie zu lieben. Da sieht man das Foto der historischen Verhaftung von Rudolf Augstein am 27. Oktober 1962. Augstein hier, schön mit Hornbrille und 60er-Jahre-Look. Mit einem Tweedanzug, Krawatte und sehr ernstem Gesicht. Ein Abgrund von Lüge, so der Spiegel in seiner Titelgeschichte 50 Jahre Spiegelaffäre. Geheimakten belegen mittlerweile, wie die Bundesregierung vor 50 Jahren versuchte, den Spiegel mundtot zu machen. Die dramatischen Ereignisse im Herbst 1962 gerieten zum Testfall für die Pressefreiheit und natürlich auch für die junge bürgerliche deutsche Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg. Was steckte dahinter? Der Spiegel hatte aus einem Bericht zitiert von den sogenannten Falex-Planspielen von einem Atomkrieg in Mitteleuropa. Davon gingen die Militärs damals aus und der Spiegel berichtete, beziehungsweise die Autoren der Titelstory, von ganz frischen und ganz brisanten Überlegungen im Verteidigungsministerium, wie ein solcher Krieg eigentlich aussehen würde. Damals. 1962. Auch die Zahl der Opfer war kalkuliert worden. Der Spiegel druckte sie ab. Bis zu 15 Millionen westdeutsche Bürger würden im nuklearen Feuer oder danach sterben. Eine schreckliche Übungsbilanz, könnte man sagen. Augstein nimmt während der Konferenz das Heft, hält es hoch und schaut in die Runde. Spöttisch fragt er, hat wohl keiner gelesen. Wer das Militärwesen und die Militärpolitik regelmäßig verfolgt, der erfährt in der Tat kaum Neues. Und deshalb ist Conny Konrad Ahlers, wie sein Boss Augstein, einst Offizier im Zweiten Weltkrieg und nun einer der beiden Verfasser des über 8000 Wörter zählenden Stücks, kaum stolz darauf. Eine mühsame Lektüre gibt er gegenüber den Kollegen zu. Mühselig, schwer verdaulich, kaum News, die wenig schmeichelhaften Etikettierungen stehen im Kontrast zu dem Echo, das der Artikel auslösen wird. Denn 18 Tage später schlägt die Staatsmacht gegen den Spiegel los. In Hamburg, in Bonn, in Düsseldorf, Dutzende Polizisten, Beamte des Bundeskriminalamts und Soldaten, Achtung, Soldaten des militärischen Abschirmdienstes durchsuchen Redaktionsräume und Privatwohnungen von Spiegelleuten, nehmen nach und nach 7 Redakteure, darunter Augstein selber und Verlagsmitarbeiter fest, versiegeln das Archiv, schüchtern Sekretärinnen ein, das machen die gerne, das ganze Besteck, wie sich später ein Fahnder erinnert. Sind Maßnahmen, wie sie in der noch jungen Republik nie zuvor gegen ein Presseorgan gewagt wurden. Denn mit jener Titelstory soll der Spiegel Landesverrat begangen haben, jawohl. Im Dritten Reich, an das sich alle Beteiligten noch gut erinnerten, damals und heute vielleicht nicht mehr so, verlor man dafür leicht sein Leben. Und auch nun, in Zeiten des Kalten Krieges, riskiert man 15 Jahre Zuchthaus. Was wollten die Fahnder eigentlich? Die Fahnder suchten verräterische Unterlagen, wollen das Informantennetz des Spiegel praktisch bloßstellen und besetzen wochenlang Teile von Verlag und Redaktion, was ein weiteres Erscheinen des Blattes unter normalen Umständen ausgeschlossen hätte. Zum Glück halfen aber andere Verlagshäuser dabei mit. Beziehungsweise aus. Sie hatten es, sagte Augstein im Oktober 2002, kurz vor seinem Tod, auf die Vernichtung des Spiegel abgesehen. Sie, das ist die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, die das Verfahren betreibt, Das ist Verteidigungsminister Strauß, der sich der Freiheitsberaubung schuldig macht. Und weil er Titelautor Alas widerrechtlich in Spanien festnehmen lässt. Und das ist Kanzler Adenauer, jo, der Alte aus Rhöndorf, der das Verfahren gutheißt und öffentlich zum Anzeigenboykott gegen das Magazin Der Spiegel aufruft. Adenauers restaurative Politik war länger schon in Agonie gefallen. Den Wertewandel, den er überall bemerkte, so sagt der Spiegel dazu, begriff er nur als Werteverfall. Noch war seine Bundesrepublik ein verknöchertes Land, in dem Beamte die Bürger wie Untertanen behandelten, Frauen das Einverständnis ihres Ehemanns benötigten, wenn sie arbeiten wollten, Studenten sich siezten. Aber der Beginn einer neuen Ära ließ sich nicht übersehen. Die Zeit der Autoritäten wilhelminischer und hitlerischer Prägung ging bereits zu Ende. Und so provozierte, das sagt der Spiegel selber in seinem umfangreichen Bericht über das Thema, und so provozierte die Überreaktion des Staates eine landesweite Protestwelle, die sich zur größtmöglichen Sympathiekundgebung für den Spiegel und natürlich auch die Pressefreiheit ausbreitete. Wie es weiterging, wissen wir. Die Verantwortlichen wurden nachher des Amtes entfernt. Die Sache wurde geklärt. Wahrscheinlich auch im Hintergrund mit Hilfe der Alliierten, der Kontrollmächte, denen das doch zu weit ging, was man da in Deutschland so trieb. Das erinnerte sie doch zu sehr an hitlerische und wilhelminische Machtpolitik. Und Rudolf Augstein kam nach über 100 Tagen Gefängnis, genau 103 Tagen, wieder frei. Strauß musste also gehen. Er hatte das Parlament über seine Rolle ebenso belogen wie Adenauer, der von seinem Koalitionspartner FDP gezwungen wurde, verbindlich seinen Rücktrittstermin zu benennen. Der Spiegel selbst sagt dazu, mit dieser Spiegelaffäre hatte der Staat dem Volk das größte Geschenk seiner Geschichte zuteil werden lassen. Und der Spiegel wurde von da ab zum Symbol der Pressefreiheit. Ich weiß nicht, Werner, ob du dich noch an diese Affäre erinnerst. Da warst du ja noch blutjung. Doch, ich erinnere mich. Ja. Das war ja spannend damals. An unseren, ne, Freund Franz Josef aus, ja, Bayern, ne, ja, der damals Anfang der 50er Jahre gesagt hat, wenn jemals wieder ein deutscher Soldat eine Waffe anfassen sollte, dann gehe ich nach Alaska Ananas züchten, und 2 oder 3 Jahre später hat er dann die Bundeswehr gegründet. Achtung, Bernhard, dem solle die Hand verdorren. Ich glaube, das hat er auch gesagt. Ja, ja, genau. Ja, so ein Mann war der Franz Josef Strauß. Der hat ja immer auf sein Abitur und seine Bildung gepocht und hat sich mit Herbert Wehner die tollsten Redeschlachten damals im Parlament liefern lassen, dabei ganz schön daran beteiligt. Mittlerweile auch im Studio ein Freund aus Deutschland, Wolfgang, dem werden wir gleich ein Mikro hinschieben und dann kann er vielleicht die Hörerschaft auch kurz begrüßen. verlassen diese Welt, als Tochter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Wieder ein Leben und mein Kind, und nur weil du bist, hat das Leben seinen Sinn. Das Leben fragt mich, ist diese Welt auch gut genug, und kam ich zur rechten Zeit, was immer nur die Zukunft sucht. Und so zieht es aus, so stolz und so selbstbewusst, stellt sich jeden neuen Tag entgegen mit geschwellter Brust. Es fragt auch da nicht, das Leben verlangt nach der Liebe derer, denen sie es verdankt. Und wer wären wir, dem Leben das zu verwehren und die Welt, die ihre ist, mit unserer Last zu beschweren? Das heißt, die Kraft eines Baums liegt in den Wurzeln, und im Leben nicht zu lieben hieß, die Triebe zu stutzen. Nur sagt man auch, die Liebe ist wie der Vogel, versucht sie einzusperren und sie kommt nie mehr geflogen. Doch gibst du ihr Freiheit, kommt sie immer zurück, und auf den Flügeln der Zeit schwingt sie empor ins Licht. Denn wie der Mond das Licht der Sonne nur spiegelt, so spiegelt auch das Leben nur das Licht unserer Liebe. Tochter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Wieder ein Leben und mein Kind, und nur weil du bist, hat das Leben seinen Sinn. Wir haben nur das eine, lebst in vollen Zügen, träumen die größten Träume, nur die Sonne genügen. Nur der Himmel ist das Limit, flieg und greif nach den Stern. Kannst alles werden, hast noch alle Zeit, es zu lernen. Seh, jetzt kannst du schon reden, der kleine Charaktere. Bald bist du alt genug und begreifst, was ich erkläre. Es ist dein Weg, doch ich bleib dein Gefährte. Hab Mut in deiner Seele, leb die Freiheit der Erde. Wieder, das Leben kennt nur das Heute, das Gestern wir vergessen und das Morgen sind Träume. Und doch ist jedes Leben ein Versprechen der Zukunft, und nur durch unsere Liebe zu ihm spricht sie zu. Tochter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Wieder ein Leben und mein Kind, und nur weil du bist, hat das Leben seinen Sinn. Hey! Kehati Radio. We put the U in underground sound. We let it drop from the rooftop. Es ist Samstag, der 22. September 2012. Die vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Die erste Meldung kommt aus Deutschland. Es führt eine Spur in die Rocker-Szene. NSU-Spur. Das Bundeskriminalamt prüft offenbar Verbindungen zwischen dem Berliner Rocker-Milieu und der Neonazi-Zelle NSU. Abkürzung für Nationalsozialistischer Untergrund. Nach einer Schießerei vor dem Clubhaus der Bandidos wurden nach Medienberichten DNA-Spuren gefunden, die teilweise mit den DNA-Spuren aus dem NSU-Versteck in Zwickau übereinstimmen. Mal sehen, was dahinter steckt. Staatliche Organe sind ja nun verwickelt in die Neonazi-Atmosphäre, Verfassungsschutzpräsidenten, Polizisten, Komplizen in den Ämtern. Nun ist auch noch die Bandido-Rocker-Szene dabei. Schöne Republik Deutschland. Dann gibt es eine Nachricht zum Thema Atomfässer. Neue Zweifel an der Rückholbarkeit der Atomfässer. Seit dem Frühjahr stockt die Rückholung der Atomfässer aus dem Salzbergwerk Asse. Jetzt bezweifelt der Vorsitzende der Entsorgungskommission Seiler, dass die Fässer überhaupt geborgen werden können. Das Bergwerk drohe einzustürzen und mit Wasser vollzulaufen. Wir haben ja vor knapp einem Jahr sehr ausführlich berichtet, als die Atomkatastrophe in Fukushima geschah. Da haben wir über die Halbwertszeit und über die Gefahren der Atomenergie berichtet. Aber auf uns hört ja keiner. Dann hat Obama offenbar zurückgeschlagen. Der hat Kommandos bewaffnet und hat das Islamistenzentrum in Benghazi stürmen lassen. Rache für den ermordeten Botschafter. In der libyschen Stadt Benghazi haben hunderte Regierungsanhänger das Hauptquartier einer Islamistengruppe gestürmt und die Milizionäre vertrieben. Die Demonstranten steckten die Kaserne in Brand. Bei weiteren Kämpfen in der Nähe der Stadt kamen mindestens 3 Menschen ums Leben, 20 wurden verletzt. Dann haben wir hier das Thema rechtsradikale Milliardäre. Die wollen dem Volk natürlich erzählen, wie es leben soll und wie es sparen soll. Da haben wir vorhin den Fall Aznar gehört. Der ist nicht Milliardär, der ist Millionär. Aber in den USA haben wir den rechtsradikalen Sektenmillionär Romney. Und da ist jetzt etwas passiert mit diesem Mann. Nachdem sich der Präsidentschaftskandidat der US-Republikaner Romney jüngst abfällig über Amerikaner geäußert hatte, die von staatlichen Hilfen abhängig sind, hatte die Frage nach seiner Steuererklärung wieder an Brisanz gewonnen. Nun hat er sein altes Versprechen eingelöst und selbige offengelegt. Und was ist dabei rausgekommen? Das Einkommen ist hoch und die Steuern sind niedrig. Und er hat also tatsächlich nicht alles transferiert auf die Kaiman-Inseln, sondern er hat tatsächlich auch ein bisschen Steuer bezahlt, und zwar 13%. 13%. Weniger als eine Putzfrau. Ja, wahrscheinlich. 13% für Kapitaleinkünfte, die praktisch vollständig von Spekulation mit Investmentfonds herrühren. Ja. Hedgefonds, das ist der Typ, der sich jetzt zur Wahl stellt in den USA mit Romney, der sich damit das Leben verdient, stinkreich ist und uns dann erzählt, wie man Sozialpolitik macht und wie man den Armen helfen kann. Ein Parasit vor dem Herrn, ein wirklich könnte man sagen, ein Mammutparasit, ein Riesenparasit, der lebt da auf Kosten der ausgehungerten und ausgepowerten Leute und beschimpft sie auch noch. Ich meine, man muss dazu sagen, er hat die Leute beschimpft. Er hat 47% der Amerikaner als unfähiges Gesindel hingestellt. Und solche Leute drängen, wie gesagt, in die Politik und an die Fleischtöpfe und an die Machtzentralen. Und diese Leute werden dann wahrscheinlich auch das Schicksal der Welt entscheiden, wenn sie wieder dran sind. Ja, was sollen wir jetzt tun? Sollen wir beten, dass Obama uns möglichst lange noch erhalten bleibt und so weiter wurstelt wie bisher? Sich nicht einmischen. Da haben wir ja nichts zu tun. Da vor diesen Karren lassen wir uns nicht spannen. Ist jetzt der besser oder der andere weniger schlecht? Das ist nicht unser Problem. Beide sind schlecht. Gut, die Diskussion werden wir nachher vielleicht führen können. Neapel will Rabattgutscheine einführen. Mit dem Napo soll Ehrlichkeit belohnt werden. Wir wissen ja, in Italien regiert ja die Mafia. Besonders regiert die Mafia das Müllgeschäft. Die Mafia kassiert also vom Staat Gelder, um den Müll zu beseitigen. Subventionen von der Europäischen Kommission, um den Müll auch zu trennen. Und was macht die Mafia? Die kippt den Müll in die Landschaft und in den schönen Golf von Neapel. Seit Jahren. Und wer sich dagegen wehrt, der hat entweder rätselhafte Autounfälle, kriegt Schlägerkommandos ins Haus geschickt oder verschwindet irgendwo selber in der Bucht von Neapel mit einem Betonklotz an den Beinen. Also ich habe das ziemlich klar, dass es kein Zufall ist, dass jetzt in ganz Europa es gerade Neapel ist, die sich da tendenziell außen als Gemeinde oder als Stadt aus dem Euro rauszuziehen und sich ihre eigene Währung zu erfinden, den sogenannten Napo. Ja. Also ich glaube, der müsste besser Narco heißen, weil das ist ganz klar eine Initiative von der Mafia, die jetzt übers Rathaus, das er natürlich auch unter Kontrolle hat, diese Währung da jetzt einführen wollen. Und dass also die Mafia dann selber wie so eine kleine Zentralbank ist in Neapel. Also das steckt dahinter und sonst nichts. Müllberger und mafiöse Strukturen, sagt die ARD auf ihrer Homepage. Neapels Ruf ist nicht der beste. Die Stadt startet nun einen Versuch, die Bürger zu mehr Ehrlichkeit zu erziehen. Wer seine Rechnungen ordentlich zahlt, erhält ab dem nächsten Jahr den Napo, eine Art Rabattgutschein in Form von Banknoten. Ne? Ein anderes Thema, das in Deutschland zumindest die Öffentlichkeit bewegt, ist das Thema Gesichtserkennung via Facebook. Eigentlich ein haarsträubendes Thema, eine negative Utopie, ein Thema, das früher gerüchteweise in Deutschland kreiste. Da hieß es Ende der 80er Jahre, die deutsche Polizei und der Verfassungsschutz haben eine Spezialkamera, die wird in die Menge gehalten und diese Kamera kann dein Gesicht erkennen und kann dann direkt eingeben, wie du heißt, wo du wohnst, bei welchem Arzt du in Behandlung bist, was du vom Beruf bist, alle deine Daten. Einfach durch ein Gesichtserkennungsprogramm. Nicht umsonst kommen diese Sachen aus Deutschland, diese Art von Techniken. Der Internetkonzern Facebook stellt nach Protesten von Datenschützern die automatische Gesichtserkennung von Nutzern in Europa ein. Zudem löscht das Unternehmen alle bis zum 15. Oktober erfassten biometrischen Daten von Nutzern. Facebook kommt damit einer Forderung des irischen Datenschutzbeauftragten nach. Diese Meldung ist wirklich heikel und brisant und man kann die Folgen gar nicht genug hier anprangern und darauf hinweisen, was das überhaupt für Folgen hat. Wenn Facebook, eine Krake, ein Konzern, der bekanntermaßen mit den Geheimdiensten zusammenarbeitet und dem amerikanischen Geheimdienstchef regelmäßig alle Daten abliefert, die dürfen sich da bedienen, die Herrschaften. Wenn Facebook über sein Netz, sein weltweites Netz, die Gesichtserkennung praktisch legalisieren würde und benutzen dürfte, dann hätten wir wirklich eine kontrollierte Welt, wie es sie bisher auf diesem Planeten noch nicht gegeben hat. 1984, ne? George Orwell hatte total recht mit seiner Prognose. Er hat sich vielleicht in der Zeit um 30 oder 40 Jahre verkalkuliert. Aber das ist, was stattfindet. Ja. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Hören wir jetzt mal in den aktuellen Nachrichtenblock der Tagesschau in 100 Sekunden rein. Und vielleicht gibt's da was Interessantes, was wir auch kommentieren werden. Die Tagesschau. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. 50 Jahre deutsch-französische Freundschaft. Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Hollande erinnern bei einem Festakt in Ludwigsburg an eine berühmte Rede von Charles de Gaulle. Vor 50 Jahren hatte der damalige französische Staatschef eine Ansprache an die Jugend beider Länder gerichtet. Zweifel an Bergung des Atommülls im Salzbergwerk Asse. Der Vorsitzende der Entsorgungskommission des Bundes Seiler sagte der Frankfurter Rundschau, eine Rückholung der Fässer mit Atommüll werde immer mehr zu einer Mission Impossible. Das Bergwerk drohe mit Wasser vollzulaufen und einzustürzen. Ermittlungen in der NSU-Affäre führen in Rocker-Szene. Medienberichten zufolge wurden nach einer Schießerei vor einem Clubhaus der Bandidos in Berlin DNA-Spuren gefunden, die offenbar teilweise mit DNA-Spuren aus dem letzten Versteck des Zwickauer Terror-Trios übereinstimmen. Es soll sich um DNA-Anhaftungen auf einer Patronenhülse und einer Diskette handeln. Zusammenstöße in Libyen. Dabei soll in der Hafenstadt Benghazi mindestens ein Mensch getötet und etliche verletzt worden sein. Bewohner der Stadt hatten in der Nacht mehrere Lager islamistischer Milizen gestürmt. Vorausgegangen war gestern eine Großdemonstration gegen die militanten Einheiten, die im Verdacht stehen, den Angriff auf das US-Konsulat vor 10 Tagen organisiert zu haben. Letzte Landung der Endeavour. Die US-Raumfähre erreichte auf dem Rücken einer Boeing Los Angeles. Dort ist das Shuttle bald im Museum zu sehen. Damit ist das Space Shuttle-Programm der NASA nach 3 Jahrzehnten endgültig Geschichte. Das Wetter heute südlich der Donau Regenfälle, sonst mal Sonne, mal dichte Wolken und vor allem im Norden Schauer. Am Nachmittag von Westen her häufiger Sonne, Höchstwerte zwischen 12 und 19 Grad. Werfen wir einen Blick auf die Homepage der Tageszeitung Junge Welt vom heutigen 22.09. Da gibt es zuerst einmal zum Thema Inland einen Bericht über die NPD, das rechte Gesamtbild. Ex-NPD-Chef Udo Voigt beruft sich in Volksverhetzungsprozess auf das neue Buch des Neuköllner Bezirksbürgermeisters Heinz Buschkowski, SPD, über Migranten. Die Staatsanwaltschaft hat am Freitag für die wegen Volksverhetzung angeklagten NPD-Kameraden Udo Voigt und Uwe Mehnen Bewährungsstrafen von 10 und 8 Monaten gefordert. Das ist ja nicht viel. Beide hätten mit einer erhöhten kriminellen Energie gehandelt und volksverhetzende Äußerungen nicht im Affekt, sondern geplant und mit Kalkül vorgebracht, so der Staatsanwalt in seinem Plädoyer vor dem Berliner Landgericht. Voigt und Mehnen müssen sich wegen eines demagogischen Wahlkampfvideos zur Berliner Abgeordnetenhauswahl 2011 verantworten, in dem laut Anklage Migranten, Zitat, eine kollektive charakterliche Neigung zur Kriminalität unterstellt wurde. Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender RBB hatte sich seinerzeit geweigert, den Werbespot zu senden und hatte vom Berliner Verwaltungsgericht Rückendeckung bekommen. Nächste Meldung auf der Jungen Welt Homepage betrifft das Thema Schwarzfahrer. Kein Knast für Schwarzfahrer. Piratenfraktion will Beförderungserschleichung entkriminalisieren. Wer sich die Beförderung mit einem öffentlichen Verkehrsmittel erschleicht, also schwarz fährt, begeht kein Kavaliersdelikt, sondern kann im Wiederholungsfall hinter Gittern landen. So sieht's aus. Auf drastische Weise erfuhr dies jüngst ein bereits per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Bonn gesuchter Schwarzfahrer, der im Rahmen einer Routinekontrolle durch Beamte der Bundespolizei festgenommen wurde. Der Mann, der zu einer Strafe in Höhe von 500 Euro verurteilt worden war, sah sich nicht in der Lage, die fällige Summe aufzubringen. Die Folge: 50 Tage Freiheitsentzug. Knast für Schwarzfahrer ist keine Seltenheit in Deutschland. In den vergangenen Jahren stellten allein in der Hauptstadt die Berliner Verkehrsbetriebe BVG und die S-Bahn GmbH rund 18.000 Strafanträge. Nach § 265a des Strafgesetzbuches saßen nach Auskunft der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz 2011 insgesamt 1.269 Menschen aufgrund einer Beförderungserschleichung eine Ersatzfreiheitsstrafe ab. Derzeit befinden sich an der Spree aus gutem Grund rund 1.000 Menschen hinter schwedischen Aus diesem Grund, nicht aus gutem Grund, rund 1.000 Menschen hinter schwedischen Gardinen. Ein Kurswechsel im Umgang mit dem Problem verlangen nun die Piraten. Wer Schwarzfahrer verfolgt, verursache enorme Kosten, drohende Haftstrafen seien unverhältnismäßig hoch, so die Partei. Wir hier vom Niemandsland schließen uns natürlich der Meinung der Piratenpartei an. Schwarzfahren sollte nicht mit Gefängnis bestraft werden, niemals. Also unser Beifall und unser Respekt für alle Schwarzfahrer von Niemandsland. Von Niemandsland hier ein Applaus für die Schwarzfahrer. Eine andere Zeitung. Schauen wir doch mal auf die Homepage des Spiegel. Ich gehe da mal drauf. Wir haben ja hier immer im Niemandsland die Printausgabe, aber die Homepage bringt natürlich immer das aktuelle Tagesgeschehen und da lohnt es sich auch immer reinzugucken. Heute, Samstag, 22. Kandidat Superreich beugt sich dem Druck, heißt es da. Man sieht das Foto von diesem aufgemotzten rechtsradikalen Multimilliardär. Der zahlt 1,935 Millionen Dollar Einkommensteuer. Der Multimillionär und Republikaner Matt Romney hat nach herber Kritik seinen aktuellen Ministeuersatz offengelegt und auch eine Zusammenfassung seiner Zahlungen seit 1990 präsentiert und so weiter. Wir haben das schon kommentiert, wir gehen da jetzt nicht weiter drauf ein. Kommen wir zum nächsten Spiegelthema, dann kommt der Spiegel mit der Meldung auch, regierungstreue Libyer stürmen Islamistenlager, haben wir auch schon gehört. Dann Top-Berater fordern höhere Löhne in Deutschland. McKinsey-Chef Mattern, das klingt natürlich interessant. Wenn Top-Berater höhere Löhne in Deutschland fordern, dann fragen wir uns, Was hat das denn für einen Grund? Die Reformen in Italien und Spanien zeigen erste Erfolge und das ist auch für die deutsche Wirtschaft gut. Das sagt McKinsey-Chef Frank Mattern oder Frank Mattern, je nachdem, wie man den will. Im Interview mit Spiegel Online erklärt der Top-Berater, warum die Betriebe jetzt sogar großzügiger bei Lohnerhöhungen sein sollten. Was sagen wir dazu, Werner? Um die Wirtschaft anzukurbeln. Also da kann man nur dafür sein. Die haben es ja wirklich schwer, diese Jungs da, diese Beraterfirmen und ihre Manager. Ne? Jetzt hier der letzte Fall aus Spanien mit dem riesen Bankendefizit. Ne? Bei Bankia hieß es ja bis vor ein paar Monaten noch eine Lücke von 19 Milliarden. Dann ein bisschen später die Lücke von 23 Milliarden. Und jetzt hat man eine von diesen Unternehmensberatungsfirmen da, Oliver Weimann aus den USA, eingesetzt. Die sollten jetzt also genau herausfinden, wie groß das Loch ist bei Bankia, also nur bei Bankia. Und die sagen, jetzt ist es nochmal ein bisschen mehr, jetzt sind es 26 Milliarden. Ist aber immer noch nicht definitiv, sind provisorische Daten. Also da kann schon ordentlich nochmal was dazukommen. Also nur dieser letzte Sprung von 23 auf 26 Milliarden, das ist ziemlich genau die gleiche Summe, die jetzt Katalonien einsparen will im Erziehungswesen, im Erziehungssektor. Ne? Ja, der September hier in Katalonien hat ja mit Schocks begonnen. Weniger Lehrer, 3000 Lehrer wurden entlassen. Tausende Schüler gibt es mehr an den Schulen. Und es gibt so wirklich so schäbige Fälle wie in Valencia, meine Damen und Herren. Alle Leute in Deutschland und weltweit, die das nicht wissen. So schäbige, knickrige Fälle, wo die Bürgermeister, die Rathäuser der rechten Volkspartei haben den Kindern die Schulbusse weggenommen und die Kinder müssen nun jeden Morgen eine Stunde zu Fuß zur Schule gehen und eine Stunde wieder zurück. Schulbuskürzungen in Valencia. Die Herren selber leben in Saus und Braus und lassen sich Denkmäler setzen. Es ist zum Schreien. Also die jetzt Katalonien, weil du sagst 3000 Lehrer weniger, das stimmt, nachdem es im letzten Jahr schon 500 Lehrer weniger waren, das kommt noch dazu. Aber die Schülerzahlen seit Beginn der Krise bis jetzt sind gestiegen um 30.000. Ne? 30.000 mehr Schüler, aber weniger Lehrer. Das heißt größere Klassen, schlechteren genau. Unterricht. Und natürlich auch Kantinenessen wurde gestrichen. Vielen Schülern wurde natürlich das Essen weggenommen. Also die müssen jetzt die Lehrer eben mehr Unterricht machen, mehr horas lectivas, also mehr Unterrichtszeit im Vergleich zur Nicht-Unterrichtszeit, heißt schlechtere, weniger Vorbereitung. Dann, wenn irgendwelche Kollegen krank werden, müssen sie diese 10 Tage lang vertreten, direkt, ne? Bis nach 10 Tagen dann eine richtige Vertretung kommt für diesen Lehrer. Ne? Und das alles sollen sie jetzt noch leisten für 10% weniger Gehalt, bei diesen Vertretern dann 15% weniger. Und jetzt auch interessant finde ich, wie reagieren die offiziellen Gewerkschaften auf diese Schweinerei. Wie immer mit vornehmer Zurückhaltung. Ja, man will jetzt mal abwarten, ob im nächsten Haushaltsplan noch mehr Kürzungen es geben wird oder nicht. Und dann, je nachdem, vielleicht sind wir dann doch gezwungen, Generalstreik zu machen. Welche Macht die Superkrake Facebook eigentlich mittlerweile entwickelt hat, können wir beinahe täglich spüren. Wir hatten natürlich gerade gesagt, Gesichtserkennungsprogramme in Facebook, Datenhandel in Facebook, der Facebook-Konzern Zuckerberg verkauft natürlich die Daten der Mitglieder, das wissen alle, die ein bisschen sich informieren. Aber Facebook hat noch andere Dinge und auch Google hat andere Dinge, die gefährlich werden können. Ein Beispiel. Es gab eine Facebook-Party in Holland und die ist ausgeartet. Randale, verletzte Festnahmen. Es sollte nur eine kleine Feier werden. Dann kamen 3000 ungebetene Gäste. Das ist natürlich schon ein Hammer. Und die hatten auch noch schlechte Laune. In den Niederlanden ist es am Freitagabend bei einer Facebook-Party zu schweren Ausschreitungen gekommen. Man sieht hier ein Foto, brennende Barrikaden, Fahrräder brennen. In Holland brennen natürlich Fahrräder. Müllcontainer. Man sieht Polizisten in Zivil und mit Uniform. Eine Woche lang hat sich der kleine Ort Haren in den Niederlanden auf eine Facebook-Party vorbereitet und gefreut. Genützt hat es wenig. 3000 ungebetene Gäste waren am Freitagabend in die 18.000 Einwohnerstadt südlich von Groningen geströmt. Und irgendwann ist die Lage eskaliert. Medienberichten zufolge hatten zahlreiche Randalierer aus der feiernden Menge Geschäfte aufgebrochen und gestürmt. Straßenschilder und Laternen umgerissen und ein Auto angezündet. Den Wüstfeiernden standen dann 600 Einsatzkräfte gegenüber, die die Party nach Ausbruch der Randale gewaltsam beendeten. Wir fragen uns jetzt, was für eine Party? Bilanz: 6 Verletzte, davon 3 schwer, außerdem 20 Festnahmen. Auslöser des Exzesses war, Achtung, ein 16-jähriges Mädchen, die auf Facebook ihr eigentlich für einen kleinen Kreis vorgesehenes Geburtstagsevent versehentlich nicht als privat deklariert hatte. Die Einladung ging daraufhin durch das ganze soziale Netz. Bis zu 30.000 Nutzer sollen die Einladung erhalten haben. Das ist die Macht von Facebook. Wir haben uns ja immer gefragt, es ist ja immer die libysche Revolution, Ägypten. Plötzlich ist der Tahrirplatz voll mit Leuten über Facebook, über Facebook. Facebook ist natürlich ein mächtiges Instrument. Damals schon im Iran, vor 2 Jahren, als die Leute protestierend auf den zentralen Platz im Iran, die sogenannte Grüne Bewegung, war eigentlich ein Facebook- und ein Twitter-Phänomen. Und das ist schon interessant und diese Macht ist schon sehr krass. Schauen wir noch in eine andere Tageszeitung rein, zum Schluss vielleicht noch die Taz. Taz ist vielleicht auch immer ganz interessant zu gucken, was die so bringen und vor allen Dingen, wie die es so bringen. Gucken wir mal unter taz.de, schauen wir rein. Da kommt auf der ersten Seite internationale muslimische Proteste. Das ist für die Taz das große Thema, der Aufmacher heute auf der Homepage vom Samstag, dem 22. In Kairo demonstrieren rund 20 Männer gegen das Mohammed-Schmäh-Video. Islamisten rufen zur Mäßigung auf. Das tunesische Regime wendet sich gegen Salafisten. Hier steht, demonstrieren nur 20 Männer. Das ist natürlich beeindruckend. Ob das eine Nachricht ist, wenn 20 Männer in Kairo demonstrieren, dann weiß ich nicht, was hier passieren muss. Ist vielleicht schon eine Nachricht, weil sie eben 20. befürchtet haben, das sind 20.000, aber am Ende waren es noch 20. Insofern ist es schon eine Nachricht. Aber ja, jedenfalls die, heute. Werner, die Nachricht ist auch komisch. Der Text heißt, demonstrieren 20 Männer und da sieht man eine tausendköpfige Menge auf dem Foto. Ich weiß nicht, was die Tat sich dabei gedacht hat, so eine Nachricht ins Netz zu stellen. Ist natürlich ein bisschen schräg. Heute Abend im Naukamp, da werden es bestimmt wieder 50.000 sein. Dann gibt es natürlich den unvermeidlichen Mitt Romney mit seiner Steuererklärung. Dann haben wir das Thema Frauenquote in der Union. Dann geht es um V-Männer. Klarheit über V-Mann Corelli, Sachsen-Anhalts Innenminister, soll alles über den Spitzel aus dem NSU-Umfeld rausrücken, so die Opposition. Auch Ströbele will Akteneinsicht. Ströbele gibt es ja im Neuen Spiegel, ein Interview mit dem Altmeister der linken Politik. Wir haben dieses Interview gelesen, Wolfgang, du hast auch reingeguckt, und wir haben festgestellt, und Ströbele sagt ja auch, es ist rausgekommen, dass er Krebs hat. Er will aber trotzdem kandidieren für die nächste Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Gut, ich erkläre den Katastrophenblock hiermit für beendet. Das war's, ein Musikstück und dann kommen wir zu anderen Themen des gesellschaftlichen Lebens und Themen aus unserer modernen Welt hier im Niemandsland. Jo. Dance. Es ist ein 2000-Sitzer. Hallo! Hey, ich bin der Kantanfer und ich nehme das Thema her und schreibe noch ein super Hit. über die Sitze der Gemüse und seine Eigenschaften. Ich denke zu Besitzern, aber allein dann kein Geschmack. Ist ne bittere Pelle für die Leute, noch selbst schon die Binden agiert. Macht ihr die Fäule, ja, es war wie Kartoffeln, nee, nee. Denk nur ne Schuppen und ne Flasche, mussten abhauen. Und zwar am vollen Fall. Nee, wir haben andere Hobbys, andere Vorlieben. Regen vorschreiben oder auch Regen vorschieben. Ja, wir scheißen auf Mokka, wollen lieber Bausparen. Darum haben andere Bob Marley und wir haben Uff. Keine Meisterin, es ist mal 51 nach Tag. Jan Delay, Jan Delay aus Hamburg, live Mercedes Dance. Jo. Thank you. FM, der Kommunistenführer Santiago Carrillo ist tot. Er hat noch bis ins hohe Alter geraucht und hier haben wir ein Interview. Seine Stimme, die Stimme des Meisters. Este momento para el trabajador lo esencial es en la medida posible mantener el puesto de trabajo y oponerse a una reforma del mercado laboral. Ja, 97 Jahre alt ist er geworden, diese Woche gestorben, 1915 geboren. Und also ich glaube, er hat schon verdient, dass wir noch ein paar Worte zu seiner Figur sagen. Wie du gesagt hast, Kommunist und vielleicht zusammen mit Dolores Ibárruri, la Passionaria, der bekannteste aus den letzten Jahrzehnten. Gut, wie wird man Kommunist? Was heißt das denn? Ne? Also heute, oder mir ist es auch oft passiert, du kritisierst irgendwas an unserer Gesellschaft, sagst, das ist nicht gerecht, das müsste eigentlich anders organisiert sein. Und was sagt der andere, der dir zuhört? Der sagt, was, willst du auch Leute umbringen? Dann bist du natürlich erstmal verblüfft, ja. Und dann aber ganz kurz drauf stellt sich also raus, du wirst als Kommunist eingestuft von denen. Aber was heißt es für die Leute? Kommunist, für die heißt das, ja. Die wollen mir mein Handy enteignen. Ne? Und Kommunist, für die ist ein Synonym für Stalin, Sowjetunion, Arbeitslager in Sibirien und so. Also keinerlei Bewusstsein mehr da darüber, dass das Wort Kommunist, Kommunismus, ja schon unheimlich viel älter ist als die Sowjetunion selber. Und gut, wie wird man Kommunist in dieser Zeit, da wie Santiago Carrillo, also Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, was du da so mitkriegst als junger Mann, dann hängt es natürlich ab vom Elternhaus. Ne? Sein Vater war so ein Linkssozialist, ist bei UGT, bei der Gewerkschaft organisiert. Und dann wird er nach den Aufständen in Asturien 1934, kommt er dann in den Knast, übrigens zusammen mit seinem Vater. Und dann 1936 gewinnt die Volksfront die Wahlen. Also schon vorher, aber dann in dieser Zeit, 34, 35, 36 sitzt er im Knast und kommt dann wieder raus in 36. Wird dann im Alter von 21 Jahren sofort nach Moskau eingeladen. Und es ist halt in dieser Zeit, wo er sich dann total identifiziert mit dem Paradies der Arbeiter und Bauern, was es die Sowjetunion in dieser Zeit eben war für viele Arbeiter, ne, mit Ausnahme der Anarchisten. Dann kommt der Militärputsch von Franco, in der Zeit ist er in Paris, geht sofort nach Spanien zurück und kämpft dann zuerst im Baskenland und dann später in Madrid. Dann Anfang November, also im November 1936, tritt er dann erst in die Kommunistische Partei ein. Dann wird bekannt, dass die Regierung nach Valencia geflüchtet ist, also in der Situation, wo Franco mit seiner Armee vor den Toren von Madrid steht, wo die deutsche und die italienische Luftwaffe Madrid bombardieren. Und dann wird er in dieser Zeit jetzt dann der oberste Verantwortliche für die öffentliche Ordnung in Madrid. Und was ist dann passiert? Die hatten eben damals den Knast voll mit Leuten der sogenannten fünften Kolonne, also Militärs, die sich gerne auf die Seite von Franco geschlagen hätte, auch Zivilisten, die sich mit Franco identifiziert hatten. Und dann fällt dieses berühmte Wort Paraguayos, ne? Wo also ihm dann vorgeworfen wird, als Verantwortliche für die öffentliche Sicherheit, dass der angeblich die Gefangenen, zuerst 3000 Leute, rausbringen wollte mit Lastwagen aus Madrid, dass sie aber nie angekommen sind im Gefängnis, sondern dass die unterwegs umgelegt wurden. Von wem, wer hat es angeordnet, das bis heute nicht geklärt, er streitet es ab. Übrigens war das falsch, ne? Das ist also passiert 1936, im November, und zum ersten Mal wird er angeschuldigt, darin verwickelt gewesen zu sein, 20 Jahre später, ja, wo er dann also schon im Ausland ist, aber die Kommunistische Partei vom Ausland aus organisiert hier. Und das wird ihm bis heute nachgetragen als seine Verantwortung. Darf ich dazu kurz einsprechen, ja. Werner? Das wird natürlich alles im Rahmen der Gesamtfälschung, Geschichtsfälschung vorgeführt hier in Spanien. Hier wird das ja immer so dargestellt, der spanische Bürgerkrieg, da waren zwei Parteien, die haben gegeneinander gekämpft und die Nationalisten, die Nationalen haben gewonnen. Diese Lüge wird immer noch aufrechterhalten in Schulbüchern, in Vorträgen, in der Presse. Es gab keine legale rechte Regierung. Die rechte Regierung war kriminell gegen die Verfassung und hat sich an die Macht geputscht mit einem kriminellen Krieg, mit einem kriminellen Bürgerkrieg. Die legal gewählte Regierung war die Republik. Alles andere haben diese Leute zu verantworten. Alles, was danach geschehen ist, haben die zu verantworten. Und man kann nicht die Opfer anklagen, die sich gewehrt haben und ein paar faschistische Kollaborateure vielleicht sogar liquidiert haben in irgendeinem Straßengraben. Das ist der Krieg, den diese Leute angezettelt haben. Und das nachher so hinzustellen, als hätten sich da zwei Parteien gleichgewichtig gegenübergestanden. Diese Lüge und dieser Mythos wird hier immer weiter aufrechterhalten. Also in dieser Zeit ist er eben in Madrid schon ein wichtiger Mann in der Partei, und dann 39 fällt also Madrid, und dann nimmt er noch an diesen Rückzugskämpfen hier in Katalonien teil und geht dann nach Frankreich über die Grenze, und dann tut er eben vom Exil aus die Kommunistische Partei im Inland organisieren, und bis 48, also bis zu 10 Jahre später, hat er auch die Guerilla, die kommunistische Guerilla hier in Spanien organisiert, die immer noch aktiv war, noch 10 Jahre lang, bis nach dem Bürgerkrieg. Und dann kam Stalin und hat gesagt, das mit der Guerilla muss aufhören, und Carrillo hat es auch befolgt, andere Strategie jetzt, nicht mehr militärisch kämpfen, und da ist noch ein anderer dunkler Punkt, ja, in seiner Vergangenheit. Nicht alle von diesen Gruppen und Guerillakämpfern wollten diese Befehle quasi von Stalin befolgen, haben einfach weitergekämpft, was dann ein Problem war für die Kommunistische Partei. Und da gibt's also auch Hinweise, dass die dann zum Teil ihre eigenen Leute umgelegt haben, weil die weiterkämpfen wollten. Oder dass viele an die Polizei verraten wurden. Ja. Also da gibt's auch noch sehr dunkle Punkte. Ja. Und dann fängt er an, langsam an, sich zu distanzieren von diesem dogmatischen Stalinismus. Bekommt aber Probleme mit der Leitung der Partei, also besonders da mit dieser Passionaria, und ist also kurz davor, ausgeschlossen zu werden, er aus der Partei. Und dann kommt aber 1956 der 20. Parteitag der Sowjetunion, Khrushchev, nicht mehr Stalin, der vorher schon gestorben ist, und so rettet er sich quasi noch Aber ich meine, trotz dieser Öffnung war es keine innere demokratische Struktur innerhalb der Partei, immer noch nicht, auch ohne Stalin. Und erst 1968, dann wurde die Sowjetunion in der Tschechoslowakei interveniert, da beginnt jetzt eine klare Distanzierung von der offiziellen Linie der Sowjetunion. Dann kommt er mit seinem Euro-Kommunismus, mit den Italienern, mit Berlinguer und mit dem Franzosen, mit Marchais zusammen. Euro-Kommunismus, Franco stirbt 1975. Dann kommt er zurück nach ein Jahr später, weil ist natürlich immer noch illegal und provoziert dann seine eigene Verhaftung, eben um die Legalisierung der kommunistischen Partei dann zu erreichen, da Druck zu machen. Dann Atocha, wenn das noch jemand was sagt, wird ein Anschlag von Faschisten begangen in Madrid, die stürmen rechts Anwaltsbüro mit Abogados Laborales, also die alle von Comisiones Obreras waren, das war die kommunistische Gewerkschaft, erschießen die und dann gab es eine dermaßen starke Reaktion in der Bevölkerung, dass die Unterstützung für die kommunistische Partei also ungeheuer zugenommen hat. Ne? Ja, und dann Demokratie in Anführungszeichen, Geheimverhandlungen mit Soares. Und dann wird also endlich die kommunistische Partei legalisiert und als Gegenleistung quasi akzeptiert Carrillo dann, dass er die Monarchie nicht bekämpfen wird, verzichtet auf die Republik. Und in dieser Zeit eben, also nach diesem Anwachsen der Unterstützung sowohl für die Kommunisten als auch für die Anarchisten, so Ende der 70er Jahre. Was ist da die Reaktion vom Staat? Es sind eben immer noch die Altfrankisten, besonders im Militär, die mehr oder weniger unverblümt drohen zu intervenieren mit einem Militärputsch. Ne? Also gut, dann kommen die demokratischen Wahlen und ohne Erfolg für die seine Partei. Er trägt dann mit dazu bei, die demokratische Verfassung auszuhandeln und zu formulieren. Also jedenfalls ein Antifrankist, ne? Es gab ja unheimlich viele, dann plötzlich, nachdem Franco tot war, waren plötzlich alle Antifrankisten. Aber ich würde sagen, vielleicht nicht der beste Antifaschist, aber jedenfalls nicht einer der schlimmsten. Er war eigentlich in meinen Augen einer der kritischsten Köpfe in diesem Land, der jeden politischen Schritt, den die Herrschaften hier gemacht haben, immer kritisch und wissend und aus seiner Perspektive sehr logisch und schlüssig begleitet hat, analysiert hat und auch den Leuten erklärt hat, was das eigentlich bedeutet. Und er war geschätzt, auch als Gesprächspartner, er war bei den Journalisten sehr geschätzt und sehr geehrt, das muss man sagen. Er war sehr gerecht und er war eigentlich in meinen Augen ein ehrlicher und aufrichtiger Mann, soweit ich das beurteilen kann. Und wie gesagt, seine Analysen habe ich immer sehr gerne gehört. Santiago Carrillo. Nun ist er tot. Meine Damen und Herren, die letzten 15 Minuten des heutigen Niemandslands wollen wir natürlich auch noch unseren Besuchern widmen. Da ist ja noch Wolfgang, der ist heute zu Besuch hier. Hallo, komm doch mal ans Mikro. Hallo. Ja, hallo. Wie geht's denn? Ach ja, wunderbar. Schönes Wetter und dann geht's immer gut. Ja, du warst lange nicht mehr in Barcelona, oder? Das stimmt, 4 Jahre. 4 Jahre. Und hast du etwas bemerkt, was sich verändert hätte hier in der Stadt, als du jetzt die letzten Tage hier auf den Straßen rumgegangen bist? Hast du etwas gesehen? Was viel gravierender. Hier wird der beste und schönste Fußball der Welt gespielt. Gut. Heute Abend, 22 Uhr. Das ist natürlich auch ein Grund vielleicht, um diese Stadt zu besuchen. Ja. Aber so im Straßenbild, ja, was du so siehst? Da kommt schon einiges rum, so an Verarmung, die man deutlicher sieht. Gut, jetzt ist momentan dieses Fest, was anliegt. Und enormer Tourismus an allen Ecken. Mhm. Aber ich denke mir, das ist permanent so. Ne? Und das ist eigentlich auch das Schöne, wiederum so Völker aus aller Welt zu sehen. Und ja, wie weit das die Einheimischen trifft, die hier leben müssen mit dem Ganzen, die vielleicht ein bisschen Geld rausziehen können, die Ärmeren, die Reicheren, die und das sowieso was. Ja. Erinnerst du dich an die Preise von damals, vor vier Jahren? Vor vier Jahren weniger, aber. Erinnerst du dich, ob es teurer geworden ist hier, billiger oder? Momentan habe ich noch nicht so den Vergleich. Ich bin jetzt einfach so rumgezogen, also noch nicht lange da. Denke mir schon, dass ich, also wenn ich das mit unseren Preisen vergleiche, dass es mindestens gleich ist, so einiges, wenn nicht sogar höher. Ja. Und bei uns ist der Verdienst sehr höher, ja, im Schnitt. Und das ist auch schon gravierend. Ja, willkommen, Wolfgang, hier in Barcelona. Ja. Wie lange wirst du noch bleiben? Wie lange dürfen dich hier noch sehen? Ja, bis zum 10. Dann geht's wieder nach Hause. Woher kommst du eigentlich in Deutschland? Ja, aus der ehemaligen Hauptstadt. Und? Bonn. So ist es. Aber was ich noch sagen wollte, erstmal muss ich natürlich auch die Hörer von Contrabanda begrüßen und besonders von Niemandsland. Und tut alles dafür, dass dieser wunderbare Sender erhalten bleibt. Danke. Wir sind dabei. Dann ist hier Victoria. Victoria. Moment, warum nimmst du das Mikro? Hast du nicht ein eigenes? Nee, wir haben uns das gerade geteilt. Gut, okay. Das war eine gute Idee. Du warst leider ein bisschen weit weg vom Mikro, deshalb klingt deine Stimme ein bisschen blechern. Ja? Victoria geht da schon näher ran. Tut mir leid, aber das können wir jetzt nicht mehr ändern. Wir versuchen das nachher nachzubearbeiten. Victoria, wir haben dich ja schon vorgestellt. Du bist Praktikantin. Ja. Du bist blutjung im Vergleich zu uns hier, den alten Herrschaften, die wir hier sitzen. Du sprichst Spanisch. Du studierst hier in Barcelona? Nein, also ich studiere eigentlich in Augsburg und mache jetzt ja gerade genau mein Auslandspraktikum hier in Barcelona. Du hattest mir erzählt, du studierst interkulturelle Kommunikation, ist das richtig? Interkulturelle Sprachwissenschaften heißt das. Ja. Und ja, Teil davon ist auch zum Beispiel Übersetzungswissenschaften und viel Landeskunde. Also ich hatte ganz interessante Kurse, in denen ich viel über Lateinamerika gelernt habe. Dann auch Kurse wie Aussprache und Intonation, wo wir halt auch in Tonstudios geübt haben, gut Spanisch zu sprechen und auch Englisch. Also es ist unheimlich vielfältig und das ist das, was den Studiengang ausmacht. Und sprichst du ja auch ganz gut, was man so hört, ne? Deutsch, ja, spreche ich auch. Na, fließend. Ja, Deutsch sprichst du natürlich sehr schön. Ich habe deine Stimme schon gelobt und auch so, wie du sprichst, das klingt toll. Du hast mir erzählt, du hörst auch gerne Radio. Hast du irgendein Lieblingsprogramm oder ein Lieblingsformat, eine Art Radio, die du besonders gerne magst? Ja, also ich habe gerne zu Hause 1 live gehört in Nordrhein-Westfalen, weil ja, ich diese Sendungen dort immer so locker und frisch fand. Also die Moderatoren, wie spontan die auch miteinander geredet haben und auch die Aktionen, die es da gab, also sei es irgendwie Gewinnspiele, wo ich auch einmal gewonnen habe. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Aha. Nein, also es hat mich sehr gewundert, weil ich habe das nie für möglich gehalten. Ich habe morgens um 6:30 völlig verschlafen mal dort angerufen und bin direkt durchgekommen. Und das hat mich sehr gewundert, weil ich das nicht für möglich gehalten hätte, da überhaupt mal durchzukommen bei den ganzen Anrufern. Das geht. Meine Frau, die ist ja auch eine begeisterte Radiohörerin und die hat, als sie mal eine Zeit lang sehr krank war, hat die den ganzen Tag Radio gehört, die musste im dunklen Zimmer liegen und hat dann angerufen bei den Sendern und hat da jede Woche irgendwelche Eintrittskarten oder CDs gewonnen. Ja. Bei ihren Lieblingsprogrammen. Es funktioniert also. Daran haben wir gemerkt, es geht. Ja, durchaus. Aha. Kino. Du bist auch Kinofan, richtig? Genau. Ja, also ich habe jetzt als letztes den Film gesehen, El Cantante. Und da geht es um das Leben von, jetzt weiß ich nicht, ob ich den Nachnamen richtig ausspreche, Hector Lavoe. Auf jeden Fall ist es der Star der Salsa-Musik. Und der Film basiert quasi auf den Erzählungen seiner Frau. Was ist auch ganz schön gemacht. Also die Schauspieler sind Mark Anthony und Jennifer Lopez. Und zwischendurch wird die Frau immer wieder eingeblendet und erzählt. Also quasi so seine Biografie. Und dann, ja, weil die Musik mir auch sehr gut gefällt. Also ich liebe Salsa. kann es leider noch nicht so gut tanzen, aber ich bin dabei. Aha. Und ja, es ist halt eben ganz schön oder interessant anzuschauen, wie sich so ein Star, der ja nicht der erste war, der eben halt quasi Drogen und alles Mögliche konsumiert hat und sein Leben dadurch halt eben auch zu Ende ging. Nächste Woche werden wir eine kleine Sache bringen über das Thema alte Rockstars. Da geht es auch über diese Parole, schnell leben, früh sterben. Ja. Und die Rockstars, die jetzt alt geworden sind, die praktisch ihre eigene Legende überlebt haben, Leute wie Mick Jagger oder auch Bob Dylan, über diese Leute werden wir nächste Woche etwas sagen. Wir müssen gleich raus. Ich möchte dich noch fragen, ob du dir heute Abend aus diesem umfangreichen La Merced-Musikprogramm etwas ansehen wirst. Ja, also ich würde... Da gibt es ja einiges. Genau. Was ich sehr empfehlen kann, muss ich gerade ganz schnell noch sagen, ist diese Lichtershow bei der Sagrada Familia. Die habe ich gestern Abend gesehen. Also es war wirklich beeindruckend. Gibt es, glaube ich, um 21, 22, 23, 24 Uhr. Und heute Abend wollte ich mir gerne das Konzert von The Kooks anschauen. Wo wird das stattfinden? Hast du die Informationen da? Bei dem Estrella Damm, ich weiß nicht wie genau, Gelände, Stadion oder wie nennt man das? Das ist da auch Sagrada Familia da oben, oder? Ich glaube ja, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich war letztes Jahr da, aber ich muss nochmal nachschauen, wo genau das ist. Mhm. Jedenfalls, hier in der Innenstadt gibt es eine Menge. An der Avenida de la Catedral, vor der Kathedrale, spielt Gani Mirso. Das ist World Music oder Weltmusik aus Katalonien. Dann das Arabische Orchester von Barcelona. Orchestra Arab de Barcelona. Auch Weltmusik. Auch heute Abend. Nein, die haben gestern gespielt, Entschuldigung. Das muss ich leider zurücknehmen. Aber heute Abend spielt Roger Mas y la Copla San Jordi, Ciudad de Barcelona. Das ist ein Liedermacher hier aus Katalonien. Der ist heute Abend auch an der Kathedrale um 22.30 Uhr. Dann Jorge Pardo, Huellas Flamenco y Jazz Ensemble. Der spielt so eine Art Flamenco-Jazz. Für Jazzfans natürlich ein Leckerbissen um 0.30 Uhr hier vor der Kathedrale. Kochach Askarov y el Mugam Ensemble. Das sind Leute aus Aserbaidschan oder Aserbaidschan. Die machen Weltmusik. Auch hier alles vor der Kathedrale. Die Kathedrale ist überhaupt der Musiktreff für diese Nacht. Dann im Forumpark heute Abend, 22.30 Uhr, Fans von Che Sudaka. Die können da den World Music Fusion Mann erleben mit seiner Band. Interessante Musiker. Charango ebenfalls im Forumpark heute Nacht um 1.30 Uhr. Und Maika Makowski ebenfalls im Forumpark. Yo! Auch für Fans der Großspektakel natürlich, an der Avenida Maria Cristina gibt es einiges an Liedern, an Pop. Das ist natürlich ein Riesengelände, wo unglaubliche Massen Platz haben. Dann haben wir elektronische Musik, es gibt Darbietungen, es gibt die Mostra de Asociaciones, dann gibt es ein Sportprogramm auch. Dann habe ich hier auch etwas Interessantes für alle Barca-Fans. Da haben wir den blutjungen Piqué, der macht da Werbung, der Spieler, der Abwehrspieler, der sich jetzt verletzt hat, der macht Werbung für leckeres Essen, für gesunder Essen. Da gibt es eine Fundation in Barcelona. Jedenfalls, die Stadt Barcelona wird heute voll sein von Klängen und Tönen. Es wird nur so klingen und surren und sirren und Singsang geben. Und ich denke, da ist für jeden was dabei. Ich bedanke mich erstmal, dass ihr hier wart im Studio. Vielen Dank, Victoria. Danke auch. Hat viel Spaß gemacht. Ja, Werner, noch bedanke ein ganz kurzes bei mir Abschlusswort. Doch auch, bitte. Ja, ja, ich bin dabei. Ich fühle mich diskriminiert. Ja, nee, das sollst du nicht. Zum Thema Merced, ich würde mich also nicht in die Merced stürzen. Ich habe Angst. Also, beklaut zu werden? Oder? Nee, Angst davor, dass jetzt überall, egal wo, egal was, Konzert oder was auch immer, überall so eifrige katalanische Unabhängungsbewegungsmenschen, wie sagt man, unabhängigkeitsbewegte Menschen, das wollte ich sagen, demonstrieren und schreien und so, weil beim letzten Spiel von Barca war das ja ungeheuer schlimm schon. Ja, da kam es plötzlich, im Stadion gab es Sprechchöre, Independencia, Unabhängigkeit, also das finde ich ganz daneben, finde ich völlig schrecklich und davor will ich eigentlich mich und meine Seele bewahren. Dich und deine Seele retten, gut. Christi, vielen Dank, dass du hier warst, du wirst ja die nächsten Wochen auch dabei sein, ne? Schieb ihm noch mal das Mikro rüber, dass er grüßen kann. Du hast doch meinen Künstlernamen genannt. Ja, dein Künstlername Wolfgang, Künstlername Christi. Jo, willst du jemand grüßen? Vielleicht die Söhne? Ja, hallo. Kann ich machen. Ja. Also Gordon, Leon. Wie alle Hörer der Welt. Wie heißen sie denn, die Söhne? Ja, der eine heißt Leon, der andere heißt Gordon. Aha. Heute steht eine Prüfung an bei dem Leon. Und wir werden nachher anrufen und gucken. Ja. Und wir wünschen ihm viel Glück. Ne? Ja. Dann sind sie nicht mehr ganz so klein, die lieben Kleinen. Ne? Genau. Gut, jedenfalls. Genau so ist es. Ja. Nochmals, alles Gute. Also, toll hier zu sein und ich komme wieder. Klasse, danke. Tschüss allerseits, bis nächste Woche. Jo, agur. Tschüss, adeo, adios. Wir beenden unsere Sendung mit einem Lied, die Heiterkeit, die Liebe eines Volkes. Jo, adeo, tschüss. Schlagt euch mich jetzt aus dem Kopf, aus der Ferne. Ich euch noch, schlagt euch mich jetzt aus dem Kopf, ein Gefängnis und dann doch. Die Liebe eines Volkes, die Liebe eines Volkes hat mich zur Königin gemacht. Das stille Leben in Schwarz. Langeweile und Verfall. Ein Porträt aus Zement, meine Geschichte als Geschenk. Die Liebe eines Volkes, die Liebe eines Volkes hat mich zum Königin gemacht. Mich zur Königin gemacht. Ta-ta, ta-ta, ta-ta, ta-ta, ta-ta, ta-ta, ta-ta, ta-ta, ta-ta, ta-ta, ta-ta, ta-ta, ta-ta, ta-ta, ta-ta, ta-ta. Die Provinz hat Potenzial, wiederholen noch einmal. Schlagt euch mich jetzt aus dem Kopf,